Kundgabe 4756. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.10.1949. Vorbestimmter Erdenlauf. Schicksalstücken. Liebe Gottes. Jede irdische Sorge ist hinfällig, so ihr an mich glaubt. So wie ihr einen Lenker aller irdischen Geschicke anerkennt, müsset ihr euch dessen gewiss sein, dass dieser Lenker alle Bedürfnisse kennt und er diesen Rechnung getragen hat. So wie er den Erdenlauf jedes Menschen bestimmte, in seiner Weisheit. Alles nun, was über den Menschen kommt, hat seinen Anlass, seine Begründung und seinen Zweck. Der Zweck ist immer das seelische Ausreifen, das aber oft auch ohne Widerstände vor sich gehen kann. Widerstände sind alle dem Menschen nicht zusagenden Momente, die er kurz Schicksalstücken nennt. So muss also auch das von einem Menschen ertragen werden, was vernunftsmäßig von ihm verurteilt wird, weil es ihm nicht behagt. Es ist aber nötig zur Aufwärtsentwicklung eines Menschen. Und es wird immer wieder vorübergehen. Es wird sich gewissermaßen von selbst regeln, durch meinen Willen, wenngleich der Mensch zumeist der Meinung ist, dass er selbst dazu beigetragen habe, ihm unangenehm Scheinendes zu beseitigen. Es wickelt sich alles nach meinem ewigen Ratschluss ab. Und so ihr nun das eine bedenket, dass bis ins Kleinste jegliches Geschehen in eurem Erdenleben vorbestimmt ist, dass auch euer irdisches Ende vorgesehen ist seit Ewigkeit, müsset ihr es einsehen, dass ihr nichts daran ändern könnet und dass daher auch jede Sorge unnötig ist, weil doch alles kommet, wie es kommen muss, nach meinem Willen. Und so ihr nun an meine Liebe und Weisheit glaubet, müsset ihr auch wissen, dass alles gut ist für euch, weil ihr als meine Geschöpfe auch meine Liebe besitzet und diese Liebe also euren Lebenslauf bestimmt hat, um euch heranzubilden zu meinen rechten Kindern. Und so brauchet ihr nur euch mir zu überlassen, also bewusst alles ergeben, ertragen, was ich euch sende. Dann wird euch keine Sorge drücken, weil ich sie von euch nehme, so ihr sie nicht mehr benötigt, und weil nichts ewig währt, was an euch herantritt, sondern in Kürze wieder behoben ist. Und hält ein Leid länger an, dann ist es nötig für eure Seele. Und es wäre nur für euch zum Schaden, so ich euch das Leid vorzeitig abnehmen möchte. Glaubet an mich und vertrauet mir. Und so euch eine Sorge drückt, so tragt sie mir vor. Meine Liebe kann alles von euch abwenden und wird es auch tun, weil ein Vater sein Kind stets so bedenkt, wie es ihm Freude macht. Doch dann müsset ihr auch wirklich wie Kinder zum Vater kommen. Ihr müsset glauben an mich und mir eure ganze Liebe schenken. Dann ist das Ziel erreicht auf Erden und ihr benötigt weder Sorgen noch Leid zum Ausreifen eurer Seelen. Amen.